Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, dann hatte ich ja schon über das Krähennest. Achso, Spelunkencast. Da wollte der Kaimi wahrscheinlich was zu sagen. Oder wer hat das reingeschrieben? Auch ich, aber bestimmt, weil der Kaimi vorgeschlagen hatte, wir sollten das öfter machen. Ja, dann machen wir das doch einfach. Er hatte ja jetzt auch schon den Sonntag vorgeschlagen, ne? Richtig, das war aber, glaube ich, danach. Okay, gibt's da noch was zu sagen? Nö, kommen denn genügend Leute am Sonntag? Also ich habe mich dafür angemeldet. Ich werde normalerweise auch da sein, ja. Man muss sich anmelden? Nein, ich habe einfach verkündet, ich bin da. Anmelden klingt sogar nicht, um Gottes Willen. Wann denn, jetzt Sonntag? Ja, ach so, stimmt, geht ja gar nicht. Wie viel Uhr haben wir gesagt? 20 Uhr. Okay, ja, 20 Uhr geht. Ich dachte, ich hätte jetzt den Kalender eingetragen, ich sehe es gar nicht. Ich glaube, ich habe es dann jetzt eingetragen. Gut. Britta, ich habe mal eine Frage. Hast du eigentlich gar kein Wiki-Profil? Nee, das habe ich 2010 gelöscht, als ich so kurz vor dem Parteiaustritt war. Weil das sieht so doof aus. Also ich meine, so dieses unverlinkte @Britta, das sieht doof aus. Also mich stört es jetzt nicht besonders, aber ich hatte eh schon vor, nochmal wieder eins anzulegen. Fände ich gut. Top 2 würde ich ja dann nach hinten schieben, wenn ich mich dann gleich ausklinke. Aber warte, lass uns eben noch, hier ist das Krähennest-Plugin. Ah, jetzt mal, ich überlese heute ständig irgendwas. Ja, Krähennest-Plugin. Ich hatte ja, da gibt es eigentlich viel zu sagen. Nur, dass ich beim Google durch Zufall festgestellt habe, dass ein Programmierer tatsächlich ein Plugin fürs Krähennest programmiert hat. Ist allen klar, was dieses Plugin machen soll? Ja. Nö. Nö? Ja, nö. Deswegen muss ich das denn wissen? Das ist nur interessant es zu wissen, aber ihr müsst es nicht en Detail verstehen. Der Hintergrund ist ja gewesen, dass wir angeboten hatten, oder wir sind ja gefragt worden von Drachenrose, ob die Pressemitteilung, die Bundespressemitteilung auch auf der Bundesseite dargestellt werden sollen. Kurz und knapp hat man gesagt, Zugriff, wir können es dann eintragen. Das wollte man dann nicht, aus welchen Gründen auch immer, weil sie abgestimmt war. Dann habe ich mich mit einem Wolfgang Wiese, glaube ich, kurz geschlossen. Und wir sind dann nach einigen Hin- und Her-Mails zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll wäre. Er hat gesagt, die können das machen, die programmieren ein Tool, was wiederum von dem Pirate Feed Lister, den vom Pirate Feed Lister erstellten Podcast-Feed ausliest. Also im Klartext, ihr speichert einen Podcast, legt den an, das wird in der Datei gespeichert, das Plugin geht einfach hin und liest alles aus, wo drin steht, Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland Doppelpunkt. Was für euch also wichtig ist, wenn ihr Pressemitteilungen sprecht, es muss immer genau so heißen, Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland Doppelpunkt. Und daran erkennt dann dieses Plugin, okay, ich muss jetzt einen Flash-Link auf die Bundesseite machen. Aber bisher haben sie es noch nicht eingebunden, aber das Plugin scheint offensichtlich fertig zu sein. Und ich werde diesen Wolfgang einfach nochmal fragen, wie es denn da aussieht. Da wären wir dann nämlich bei dem Punkt, ich weiß nicht, ob wir es noch haben, Art und Veröffentlichung. Genau, das haben wir dann unter Top 4 gleich nochmal stehen. Kommen wir dann gleich zu. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten. Noch Fragen dazu oder können wir zum nächsten zum Top 3 übergehen? Keine Fragen. Dann würde ich sagen, derjenige, der BPT Bochum eingetragen hat, möchte sich da. Das ist bestimmt der Stefan. Jawohl, ich habe es ja am Wochenende schon mal kurz angesprochen, als ich dich gesehen hatte, Tobi. Der Bernd Pirat und ich waren ja bei der Besichtigung der Halle Bundesparteitag in Bochum. Es war alles etwas sehr kurios, also recht schlecht vorbereitet. Es waren viele Medien da, vor allen Dingen die Techniker und nicht Redakteure, technischen Leiter und ähnliches, die sich das angeschaut haben. Es ging dann darum, wo werden die Kameras aufgebaut, wie werden die Kabel verlegt, welche Räume stehen zur Verfügung und so weiter. Im Großen und Ganzen hat das dann ein Herr vom ZDF in die Hand genommen, weil das unsererseits nicht so gut funktionierte. Der hat das alles gesammelt. Und die sind sich recht einig, wo sie die Kameras haben wollen, dass die auf einem extra Podest gebaut werden müssen mit einem Geländer drumherum auf Höhe der Bühne im hinteren Bereich der Halle. Und dort sollten wir eventuell für uns auch einen ganz kleinen Bereich, so damit wir vielleicht auch eine Kamera hinstellen können, reservieren. Ich habe da aber die Augen auf und warte im Prinzip auf die Abfrage, wenn die Liste kommt. Des Weiteren, der Hörfunk ist recht groß vertreten mit Deutschlandfunk und alle möglichen WDR. Die haben sich sozusagen einen eigenen großen Raum reserviert, in dem sie richtig Studios aufbauen mit Kabinen und so weiter, dass sie dort auch direkt Live-Übertragungen machen können. Das wäre eine Idee, dass das Gränis dort vielleicht mit reinkommt und sozusagen auch eine eigene Ecke bekommt, um mal Interviews und so weiter zu führen. Oder ob wir irgendeinen eigenen kleinen Bereich haben können, wo wir uns auch einfach mal zurückziehen können, um Interviews zu führen oder vielleicht auch mal was zu schneiden oder vielleicht doch mal was hochzuladen und so weiter. Ja, im Großen und Ganzen, der ZDF-Mensch ist da am Ball, informiert uns und wir sollen seine Wünsche an denjenigen weitergeben. Jetzt wäre meine Frage, gibt's vom Krähnest aus noch Wünsche, was wir brauchen und so weiter? Und was sollten wir vielleicht beachten? In welche Dimension wollen wir auftreten? Die Kandidateninterviews oder diese Kandidatenbefragung, die wird ja überwiegend, denke ich mal, im Mumble gemacht, richtig? Ich glaube ja, also eigentlich nur, oder? Könnte man vielleicht 1, 2, 3 Interviews da vor Ort machen? Gute Frage. Ich persönlich glaube, dass das schwer ist, weil wir diese Interviews ja bis Dezember geheim halten wollen. Ja, und ich denke, also es ist ja momentan auch nicht beabsichtigt, dass da irgendwelche Köpfe im Vordergrund stehen. Da werden natürlich eine ganze Menge Nasen versuchen, sich in den Vordergrund zu drängeln, um diese Publicity schon mitzunehmen. Stehe da eher ablehnend dem gegenüber. Das irgendwie. Könnt ihr das gleich mit in die Kandidatenbefragung mit aufnehmen, eben noch dazu protokollieren, dass wir den Punkt noch eben fertig machen? Dann würde ich nämlich verschwinden, denn die Britta hat auch nicht mehr so lange Zeit. Also was da interessant abgeht, soll ja vorwiegend programmatische Arbeit sein. Von daher fände ich es aus journalistischer Sicht am interessantesten für uns mit Initiatoren von Anträgen zu sprechen, die wir irgendwie interessant finden. Wobei ich da sagen muss, nochmal zusätzlich, also erstmal Stefan, bitte versuch, was du kriegen kannst. Und du bleibst am Ball, richtig so? Ja, kann ich machen, klar. Okay, wir sollten einfach, ja, das habe ich ja eh schon versucht, auch parallel starten. Die Gates, die hindern uns immer so ein bisschen dran. Aber wir sollten parallel starten, eben auch so die Leute mit ihren Programmanträgen und Liquid-Feedback-Anträgen zu kontaktieren und darüber zu podcasten. Und das können wir natürlich bei dem Programm an. Und das können wir dann, wenn vor allem bei den Programmpunkten, die durchgekommen sind, dann nochmal machen. Aber darüber zu berichten, was für Anträge wir haben, ist ja eigentlich dann da vorbei quasi. Nee, es geht mir ja nicht um die Anträge, die wir haben. Ne? Da kann sich ja jeder durchlesen. Aber wenn es redaktionell interessante Anträge gibt, dann könnte man mit deren Initiatoren mal sprechen. Wenn es da sinnvolle Fragen gibt, die sich dazu auftun und das irgendwie featuren. Aber man kann da zahlreiche redaktionelle Schwerpunkte setzen, wenn man da, also wir haben nicht beliebig viele Ressourcen, ne? Aber wenn du schon fragst, was ist für uns vielleicht interessant, dann sage ich, das muss von dem Veranstaltungsprogramm abhängen. Ne? Da gibt es ja auch durchaus eventuell kontroverse Anträge oder man könnte, wir haben natürlich überhaupt nicht die Ressourcen, aber man könnte rein theoretisch auch Bizarro World machen, ne? Aber es gibt ja jede Menge schwachsinnige Anträge. So, tut mir leid, ich weiß, ich bin heute total stressig irgendwie, weil ich mal von links nach rechts hüpfen muss. Aber ja, es nervt, aber wir haben hier organisatorisch hier ist heute alles nicht so einfach. Könnt ihr bei der Kandidatenbefragung weitermachen und dann komme ich dann gleich wieder? Ja, ja, alles gut. Danke für euer Verständnis. Bis gleich. Okay. Wir sollten ihn mitnehmen. Okay, dann fasse ich mal eben zur Kandidatenbefragung zusammen, was bisher gelaufen ist. Bisher hat sich leider immer nur so ergeben gehabt, dass der Bernd und ich da gesprochen hatten. Also einmal haben wir ja diese Abfrage gestartet hier, welche Fragen habt ihr? Da kamen diese Fragen, haben wir dann sozusagen in eine Frage gestellt, um eine Rangliste zu erstellen. Die ist auch fertig. Ihr müsstet eigentlich über das Krähnest, über die Mailingliste diese bekommen haben. Nee, das Fertige habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die Umfrage gesehen und mich daran beteiligt. Also ich okay. Hab's gekriegt. Ja, am 26. September ist die vom Bernd verschickt worden mit PDF als Anhang, das Umfrageergebnis. Ja, da muss ich nochmal schauen. So, dann wollten wir eigentlich besprochen haben, welche Fragen wir jetzt nehmen. Bernd hat ganz einfach vorgeschlagen, darauf bin ich auch für, dass wir einfach die ersten 10 Fragen nehmen, weil das einfach die am interessantesten seien, also aufgrund des Rankings und dann im Prinzip loslegen. Es gibt ein internes Pad, in dem alle Kandidaten stehen, die sich bis jetzt beworben haben oder nicht beworben haben, die sich gemeldet haben. Dieses wollen wir natürlich nicht öffentlich machen, weil wir keine Liste vor der öffentlichen Liste veröffentlichen wollen. Den Link lasse ich euch dann mal zukommen, beziehungsweise der müsste, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ob der auch über die Mailingliste ist. Noch stehen aber auch gar nicht viele drin. Das sind 5 Leute. Also ich denke, das wird noch so nach und nach kommen. Der Bernd hatte jetzt aber vor, dass er immer zum 15. eines Monats die Sache nochmal pusht per E-Mail und Mailinglisten und so weiter. Sollten wir es nicht ein bisschen öfter machen als einmal im Monat? Ja, das war bis jetzt, bevor er in Urlaub gegangen ist, hatte das angeboten. Seither haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Letzte Woche war die Sitzung ja recht schnell vorbei. Also vielleicht kann man ja einfach abwarten, wie gut die Resonanz da ist. Und dann sieht man ja, wie viel man es pushen muss. Ja, ich denke, dass wir jetzt noch nicht die Mega-Resonanz haben, dürfte einfach klar sein, weil jeder natürlich noch so ein bisschen wartet und sich vielleicht noch entscheiden muss und so weiter. Ich glaube, sobald die Liste öffentlich gemacht wurde, wer möchte Kandidat werden, dann wird es auch bei uns rund gehen. Hast du eine Idee, wann es sein wird? Ich habe keine Ahnung. Also den Zeitplan, wie sich der Bund das oder beziehungsweise NRW sich das vorstellt, weiß ich jetzt gar nicht. Die Aufstellungsversammlung selbst soll ja Ende Januar sein. Ja, richtig. Wenn nicht aufgrund zahlreicher Proteste dann noch irgendwas geändert wird. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass so zum Dezember irgendwann die Liste öffentlich gemacht wird oder über Wiki oder was auch immer. Vielleicht muss auch mal kommuniziert werden, dass die Interviews dann zwar vielleicht jetzt schon stattfinden, aber dass noch Verschwiegenheit darüber gewahrt wird, wer denn da jetzt tatsächlich für die Liste kandidieren möchte. Vielleicht sind dann die Leute eher bereit, sich schon mal zu melden. Das könnte ich mir auch vorstellen, wobei wir das ja immer auch in der Mail, also die Fragen abgefragt haben und so, haben wir das ja auch immer recht deutlich gemacht. Aber du hast recht, das muss man wahrscheinlich viel öfter machen. Haben denn alle, die Interviews machen, auch die vernünftige Datenschutzerklärung unterschrieben? Also ich habe bis jetzt noch keine unterschrieben. Hallo Paki. Unterschrieben habe ich sie auch. Muss die denn sein? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wegen Verschwiegenheit und so, persönliche Daten. Was für persönliche Daten, fragen wir noch? Eigentlich keine. Gut, wir haben jetzt natürlich gesagt, wenn ihr euch bei uns meldet und einen Podcast haben möchtet, gebt uns natürlich eine Kontaktmöglichkeit. Also diese Leute möchten in den Bundestag, ja. Die werden damit leben müssen, dass gewisse von ihren persönlichen Daten interessant sind für die Leute, die sie da hinwählen sollen. Und die ersten Leute, die sie da hinwählen sollen, ist der Landesverband Nordrhein-Westfalen. Wenn die damit ein Problem haben, sind die sowieso falsch. Also ich glaube, was Vaku jetzt eher meinte, ist, dass wir ja, bis das veröffentlicht wird, erstmal Verschwiegenheit wahren sollen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Daten dann ja eh veröffentlicht werden, beziehungsweise der Podcast eh veröffentlicht wird, ist das, braucht man da auch keine Datenschutzerklärung für, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich fiel mir nur gerade ein, weil ich war bei dieser Belehrung und schon ein Name ist ja ein persönliches Dat. Müssten wir mal nachfragen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil dann müssten wir ja alle, die hier podcasten oder sonst irgendwas machen, eine Erklärung unterschreiben. Paki, du bist nicht zu verstehen. Nein, überhaupt nicht. Mumble nochmal neu starten, sonst können wir dich nicht verstehen. Ja, aber eine Roboterstimme. Also was mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ihr seid da ja zum Teil zumindest jetzt schon recht Profis drin. Ich hab sowas, so eine Kandidatenbefragung oder auch einen Podcast ja so noch nie gemacht. Also ich mache es gerne, wenn es gewünscht ist. Würde ich allerdings schon ganz gerne so 1-2 Kandidatenbefragungen im Vorfeld zumindest mal gehört haben wollen, um so ein bisschen einzuschätzen, wie das so abläuft. Ja, das geht mir eigentlich genauso, weil also ich habe ja noch gar nichts gemacht in der Richtung. Wieder da. Jo, jetzt? Ja, jetzt kann man dich auch verstehen. Ja, ich arbeite ja mit auch in der Pirate Times und da haben wir jetzt letzte Woche die Mailingliste sogar zugemacht. Also die ist auch von außen nicht mehr lesbar, weil da teilweise Namen genannt werden von Interviewpartnern. Und kam der Fall, dass halt in einem Interview ein Name genannt wurde, oder in einem Artikel der Name genannt wurde, der halt explizit nur wollte, dass sein Nick vorkommt. Und da man sich da ja dann teilweise auch über einzelne Personen unterhält, wo man sich mit denen trifft und sonst irgendwas, wurde dann halt gesagt, dann machen wir die Mailingliste zu, damit das nicht mehr passiert, und haben halt eine Art, so ein Style Guide nennt sich das dann im Englischen, wo halt solche Sachen auch beachtet werden und drinstehen. Vielleicht unterhalten wir uns da am besten mal mit den Leuten vom von der Flaschenpost oder vom Kompass oder so. Die sind ja da schon was erfahrener. Ich denke, das Beste ist einfach, den Landesvorstand zu fragen. Oder so, ja. Hier den Markus von Kreder, der kennt sich doch da bestimmt aus. Ja, ist ja, glaube ich, jetzt unser Landesdatenschutzbeauftragter. Ja, seit Montag. Unfassbar. Der arme Kerl, ja. Nein, ich schaffe das. Ich habe gerade eine Mail von der Bundes-IT bekommen. Die haben jetzt mein Ticket beantwortet. Ich hatte mich vor ein paar Monaten mal erkundigt, dass der Gewahl noch keine Mailingliste hat. Die hat inzwischen eine. Ja, alles Ehrenamtliche. Paki, kennst du den Markus? Ja, ich kann den mal anquatschen, wenn ich den sehe. Also der ist ja jetzt gerade wahrscheinlich beschäftigt in... Wo habe ich ihn gerade gesehen? Eben war der ja mal kurz hier, meine ich, oder? Ich habe den gerade... Oh, also ich kenne den auch scrollen. Ganz gut. Ja, wir haben uns jetzt letztens mal ganz nett unterhalten. Der ist echt in Ordnung. Der ist gerade in der Sitzung der AG Gesundheitspolitik. Einweg. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass Vako und Paki, beide könnt ja mal versuchen, da rauszufinden, ob wir das müssen. Ja. Machen wir. Kriegen wir hin. Perfekt. Ja, das ist soweit Stand der Dinge. Habt ihr ein Pad? Sorry, dass ich zu spät bin. Ja, ich poste es. Perfekt. Okay, die Anfrage müssen wir noch reinschreiben, ob wir die Podcasts, die Befragungen, die schon gemacht wurden, intern im Krähennest anderen Podcastern zur Verfügung stellen können, um zu sehen, wie sowas läuft. Das müssten wir auch einmal besprechen, ob wir das machen wollen, dürfen, sollen. Welche Podcast meinst du denn zur Verfügung stellen? Ah, okay, bist wieder da. Die Britta hatte angemerkt, sie würde gerne mitmachen, wenn es gewünscht wäre, würde aber vorher gerne einmal, um ein Feeling zu bekommen, hören, wie andere das machen, diese Kandidatenbefragung. Ah, okay. Einfach, ja, genau. Und dabei wusste ich jetzt nicht, ob das geht, ob wir das wollen, nicht oder was auch immer. Nee, ich hatte auch gerade angekündigt, wie der David war, vielleicht ein bisschen zu leise. Also grundsätzlich denke ich, wäre das möglich, wenn wir sozusagen den Auftrag bekommen, wir müssen die Datenschutzverpflichtung alle unterschreiben, dann würde ich da überhaupt kein Problem drin sehen, aber das könnte man ja in dem Zusammenhang auch mit dem Markus mal fragen. Ja, du musst halt so eine Belehrung machen und die wird in Nordrhein-Westfalen nicht angeboten, es sei denn, der Markus bietet die jetzt kurzfristig an. Deswegen waren Paki und ich in Brandenburg-Mambe und ich glaube, die machen das nur so einmal im Monat, Paki, oder? Mhm. Also ich habe diese Schulung mal gemacht, deswegen weiß ich das jetzt. Wo sind denn eure Datenschutzbedenken? Namen und sonstiges. Ja, das war jetzt eben die Frage, ob wir Bedenken haben. In dem Zeitraum, der wo wir das noch nicht veröffentlichen wollen. Wir wollen es ja erst im Dezember veröffentlichen. Also, jetzt ich leite das mal eben ein bisschen her. Datenschutz, dabei geht es doch eben um Daten, die schützenswert sind. Schützenswert sind Daten so lange, wie sie eben nicht zur Veröffentlichung gedacht sind. Jedes Kandidatengespräch ist schlussendlich zur Veröffentlichung gedacht. Es geht ja nur darum, dass ein Podcaster andere Podcasts schon mal früher zu hören bekommt. Da werden aber nicht die Daten des Gesprächspartners mit verletzt. Von daher sehe ich da kein Problem. Oder habe ich da einen Denkfehler? Ich ja. Mach ruhig, Andrea. Also ich habe Bedenken in dieser Zwischenzeit, wo wir jetzt anfangen, einen nach dem anderen zu interviewen, das aber ja noch nicht veröffentlichen und da halt eben ein Name oder auch allein die Tatsache, dass er Kandidat ist, ja unter Datenschutz fällt. Das stimmt natürlich. Aber die Tatsache, dass ein Kandidaten ist, fällt nicht unter Datenschutz, weil er das ja veröffentlicht. Dass es nicht sofort veröffentlicht wird, ist ja nicht das Interesse des Kandidaten, sondern das ist ja das Interesse des Landesverbands. Also du verletzt ja auf keinen Fall du verletzt den Datenschutz ja nicht aus Sicht des Kandidaten. Von daher gilt dann, glaube ich, immer noch das Gleiche. Aber frag den Markus. Wollte ja, auch also anmerken. Ich glaube, wir sollten uns da wirklich ein bisschen absichern. Gebe ich dir recht. Genau, einmal nachfragen schadet ja nicht. Okay, Vako und Paki machen das und in dem Zusammenhang eben auch, ob wir das dann intern weitergeben. Ja. Ja, ich habe mal kurz ins Pad was geschrieben. Also ich habe das Design jetzt soweit zur Hälfte durch, wollte vielleicht noch ein paar mehr Ideen einfließen lassen, damit dann ein bisschen Auswahl ist und gibt ja verschiedene Alternativmöglichkeiten. Jo, der Paki hat gerade einen Sprung gemacht zum Blogdesign. Ach so, ihr wart noch beim Wiki. Nee, wir sind eigentlich bei Top 2. Okay. Wir springen auch ein bisschen. Ist nicht schlimm, genau. Ah ja, okay, ja, dann schiebe ich das jetzt noch kurz hinterher und dann können wir weiter. Gut, dann jetzt nochmal die Frage, sollen wir die ersten 10 Fragen nehmen, die jetzt dafür sozusagen priorisiert wurden? Ich befürchte, ich habe diese E-Mail gelöscht, wenn sie dann rund gegangen ist. Also ich bin dafür, sonst hätte man sich die ganze Befragung sparen können. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also wenn man Leute schon fragt. Ja, es ging jetzt mehr um die Anzahl, ob es 10 oder 8 oder 5 oder 15 sind. Nee, ich finde 10 ganz gut, glaube ich. Wenn man eine kurze Antwort kriegt, ich weiß jetzt nicht, wie die Fragen gestaltet sind, kann man da kurz drauf antworten? Das kann man noch lassen. Das hängt vom einzelnen Bewerber ab. Nein. Also mal, ich lese mal kurz eben vor. Ich hatte die doch gerade noch offen. Grundsätzlich muss man aber auch dazu sagen, dass wir gesagt haben, wir beschränken das auf 10 Minuten. Und wenn der Bewerber meint, eine Frage 8 Minuten lang zu beantworten, dann ist das sein Problem. Da muss man ihn aber auch einfach mal schneiden, vielleicht. Ja, so denke ich auch. Also vorher informieren, dass es so ist. Und wenn er dann wirklich 10 Minuten braucht, um 2 Fragen zu beantworten, dann fallen die anderen Fragen weg. Richtig, was durchaus ja zu seinem Nachteil sein kann. Und ich denke, dass wir es auch erwähnen, da wäre jetzt noch 8 weitere gewesen, haben aber leider keine Zeit mehr für. Wer ist denn Franz Josef Strauß? Das ist Franz Josef Strauß. Hast du gerade gefragt, wer Franz Josef Strauß ist? Ja, im Bett. Ach so. Wie, ist der schon wieder da? Den hatten wir doch neulich schon mal hier irgendwie komisch oben stehen. Wie alt wäre er heute? 80? Na, dann haben wir doch eine Verschwörungstheorie. Wo ist denn mein Pet? Das bin ich. Ich habe sonst mal Karl-Josef Laumann. Ah. Ach, du bist ja alles klar. Gut, ich habe die Fragen nochmal rumgehen lassen an die Liste. Also dann mal da, in welchem Fachgebiet bist du besonders gut und in welches Ressort passt dein Fachwissen? Fähigkeiten bringst du mit, um den Anforderungen an deinen Abgeordneten gerecht zu werden? Wie stellst du dir die Einbindung der Basis und damit die Meinungsbildung vor? Welche Schwerpunkte hast du selbst gesetzt? In welchen Bundes-AGs, Landes-AKs hast du bisher mitgearbeitet? Und welche Ergebnisse sind dabei herausgekommen? Wie stellst du dir die konkrete Arbeit der Abgeordneten untereinander vor? Das ist natürlich eine super schwammige Frage, da könnte mal alles und nichts zu sein. In welchen Ausschüssen willst du arbeiten und was sind dort deine Ziele? Wie gehst du mit persönlichen Anfeindungen um? Bist du in der Lage, diverse Dinge ohne Kommentar übersehen zu können? Stichwort Haifischbecken. Was machst du vor Ort, richtig in Bezug auf die Wahlkreisarbeit? Also was machst du vor Ort? Und möchtest du parlamentarischer Geschäftsführer / Fraktionsvorsitzender werden? Falls ja, was befähigt dich dazu? Das wäre dann Frage Nummer 10 von den 10, von den ganzen. Das schafft man doch nie in 10 Minuten. Nee, das doch nicht. Für jede Frage eine Minute im Schnitt. Also ich denke, das ist schon machbar. Man muss auch überlegen, die können sich da ja ein bisschen drauf vorbereiten. Und man kann ja auch mal kurz und knackig antworten. Wichtiger Punkt, die Fragen sind ja vorher bekannt, die sind ja öffentlich. Das können Sie ja noch entscheiden, ob Sie bestimmte Fragen einfach kürzer fassen, damit Sie andere ausführlicher behandeln können. Wenn wir die schon vorher bekannt geben. Ich meine, man muss das auch mal ein bisschen als Test sehen, als Qualifikationstest. Wie gut sind die denn, in sich präzise zu organisieren, ihre Gedanken zu organisieren, vielleicht nicht unbedingt die Anekdote erzählen. Jetzt gerade alles ab, hört ihr mich noch? Du hackst. Also ich glaube, dadurch, dass die Fragen vorher bekannt sind, ist es in Ordnung. Also ich denke auch, es ist knackig, aber die Leute können sich die Fragen vorher durchlesen, können sich vorher überlegen, was sie sagen wollen und wie viel Zeit sie sich für eine Frage jeweils nehmen wollen. Ich sehe die schon mit der Stoppuhr da sitzen und das üben. Das, ja, ich glaube auch, wenn das einer ganz schlecht macht, dann fällt das auf. Da bin ich wieder. Also ich denke aber, der Ansatz mit der Evaluation ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir erstmal einfach ein paar Interviews machen und gucken, wie es läuft. Und dann können wir uns ja nachher immer noch entscheiden, vielleicht die Anzahl der Fragen zu reduzieren oder irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen, das anzupassen. Nee, eben nicht. Also wenn wir uns einmal entschieden haben, dann müssen wir das bis zum letzten durchziehen, damit alle, wirklich alle die gleichen Voraussetzungen haben. Können die Ersten ja von uns aus nochmal machen, wenn sie darauf bestehen. Also ich denke auch, wir müssten dann, wenn schon bei allen, das genau gleich machen. Ja, also so sehe ich das, ja. Wir können ja mal untereinander üben. Oh Gott, ich wüsste gar nicht, was ich antworten soll, weil ich überhaupt nicht in diesem Bundestagsfeeling drin bin. Tja, dann bewirb dich mal. Ach so, nee. Ich hätte also ja eine Idee, wenn ich da so befragen kann. Ich denke, das ist echt nicht so erheblich, auch vor dem Hintergrund. Vielleicht bin ich da ein bisschen gestellt durch meine Lehramtsausbildung, ne? Weil da wirst du eigentlich abgesaut mit dem Ziel, deine Nervenstärke zu testen. Und denke, wenn die in den Bundestag wollen, dann müssen die was aushalten, auch in puncto vorgeblicher Ungleichbehandlung, bla bla. Alles klar. Die müssen dann die Chancen nutzen. Wir geben ihnen hier eine Chance und es ist ja nicht so, als ob wir willentlich jemand anders, denke ich, bevorzugen oder irgendwen da abwerten. Oder meinst du, da kommen echt solche Vorwürfe? Selbst wenn. Also ich meine, die Fragen müssen sie sich stellen lassen. Könnte natürlich sein, dass wir dann hinterher die Anfeindungen kriegen von irgendwelchen Hanseln, aber ich meine, dadurch schießen die sich ja dann selber ins Knie. Ich glaube auch, dass die eher ziemlich flauschig sind, weil sie eben recht nervös sind auch. Und wir sind vor allen Dingen mit Sicherheit super viel freundlicher als sämtliche Presse, mit denen sie es im Laufe einer etwaigen Bundestagskarriere zu tun bekommen werden. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich muss mich verabschieden für heute. Ich fahre jetzt zur Arbeit. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ups. Und viel Spaß noch. Gib alles. Bis Ciao. Mein Beileid. Danke. Radberg, dann würde ich sagen, du machst jetzt erstmal den zu Fragenden und irgendwer hier im Publikum fragt dich. Um mal zu testen, wie lang so eine Antwort ist. Da muss ich mir was ausdenken. Das fehlte ja noch. Aber ich will auch gar nicht kandidieren. Oh, der Christopher macht das jetzt. Also ich kann mir durchaus wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Gerade wenn man sich darauf vorbereiten kann, wenn man weiß, wie viel Zeit man hat und man sich eben einfach kurzfasst. Danach, später, in diesem freien Gespräch hat ja jeder nochmal die Möglichkeit, sein individuelles Thema herauszuheben. Habt ihr euch denn schon mal überlegt, wie ihr das so aufteilen wollt? Also wer wen befragt? Jein, also es gibt einmal dieses interne Pad, dessen Link ich euch gerne bei Gelegenheit rumschicke. Ihr müsstet mich einmal anmelden und sagen, ich will auch. Das sollte halt natürlich nicht groß rumgehen, weil da eben die Namen drinstehen dessen, die das gerne machen wollen. Und eigentlich trägt sich jeder hinter einen Namen, wo er meint, das will ich machen. Ja, okay, habe ich verstanden. Weil ich glaube, ich hätte Probleme damit, jemanden zu interviewen, den ich besonders gut kenne. Das hat der Bernd auch so gesehen, deswegen hat er bei einem zum Beispiel gesagt, Ebi, kannst du den machen, weil das macht keinen Sinn, wenn ich das mache. Aber in der Liste kann letztendlich jeder seinen Namen dahinter schreiben, wo er sagt, oh, den mache ich. Oder es kann auch sein, man wird angesprochen, ey, du bist doch im Krähennest, ich würde gerne und machst du mit mir oder so. Christopher hat eine Frage. Ja, eben tauchte mein Name auf, da hatte ich mein Headset noch nicht angeschlossen. Was mache ich? Ach, wir suchen noch Dummies. Crash-Interview-Dummies. Genau. Wir wollen mal kurz die Interviewfragen an dich testen und ob man das in 10 Minuten über die Bühne bringen kann. Das heißt an dir testen, aber gerne. Dann haben wir doch ein Opfer. Ich habe aber nur noch 5 Minuten Zeit. Nee, ja, du müsstest... Perfekt. 10 Minuten hätte es eh nur. Nein, ich glaube, wenn wir das machen, was wir machen können, dann müsste es aber auch jemand sein, der sich einfach auch 10 Minuten oder 15 Minuten mal mit den Fragen beschäftigt. Wann? Heute oder jetzt oder wann? Ich weiß nicht. Möchte das jemand mit dem Nixus machen, mit dem Christopher? Ja, hektisch macht das, glaube ich, keinen Sinn. Das war eher im Scherz gemeint. Aber so grundsätzlich schon, Christopher. Wenn wir ihm die Fragen geben dürfen, dann soll er sich die mal angucken und so tun, als wenn er kandidieren würde. Und dann würde ich das mal probieren. Ja, finde ich auch spannend. Dann macht ihr beide doch einfach mal was aus. Ja. Bist du morgen im Safrans? Wenn, dann sehr spät erst. Ausnahmsweise bin ich auf dem Geburtstag vorher. Ja gut, sonst können wir ja irgendwie mailen oder so. Genau, eine Mailadresse kennt ihr ja. Ich schicke dir dann erstmal die Fragen heute oder morgen. Make it so. Gut, ich habe im Pad jetzt erstmal festgehalten, wir nehmen die ersten 10 Fragen. Die Vaku testet das einmal und dann können wir ja Mailingliste oder nächsten Donnerstag nochmal schauen, ob das tatsächlich geht. Aber sonst glaube ich schon, dass wir es so machen sollten. Wenn wir uns entschieden haben, dann müssen wir es auch durchziehen. Ich bin ja nur gespannt, ob sich wirklich alle der Sache stellen. Ist jedem selbst überlassen. Gespannt bin ich auch. Also wer sich diesen mir nicht stellt, ne, der hat was ganz Entscheidendes nicht verstanden. Ja. Wollte jetzt gerade was Böses sagen, ich spaß mir. Soll ich die Aufzeichnung abschalten? Nö. Gut, also soweit die Zusammenfassung von mir. Wir sind jetzt auch ein Stückchen weitergekommen. Ansonsten, weiß nicht, habt noch jemand eine Frage? Zu was jetzt? So ganz allgemein oder zu dieser Kandidatengeschichte? Zu dieser Kandidatengeschichte, damit wir den Top abschließen können, dass der Tobi wieder übernehmen kann. Gerne. Gut. So. Ach, es ist entspannt jetzt. Jetzt ist alles ruhig. Dann würde ich sagen, bei Top 4 machen wir weiter. Ich habe dann jetzt auch nichts übersprungen, ne? Nee, richtig. So, da steht ja verschiedene Feeds, Trennung von PMs und Reden, bundesweite PMs. Das ist ein Punkt, den wir tatsächlich mal ganz locker diskutieren müssen und wo wir, glaube ich, auch nicht heute mal eben zu einer Entscheidung kommen werden, auch vor allem nicht ohne Bernd, den ich auch ganz gerne dabei hätte, aber wo man ja schon mal ein bisschen vorfühlen kann. Wir haben ja nun 270 Episoden in unserem Podcast und das seit Mai. Da kann man ja hochrechnen, wie viele Episoden wir in der Woche machen. Also ungefähr im Schnitt sind es irgendwas zwischen 1 und 2 Episoden, die pro Tag rauskommen. Jetzt könnte man ja zum Beispiel auf die Idee kommen, oder auf die Idee bin ich ja schon gekommen, bundesweit PMs anzubieten. Die Idee hatte ich, weil ja dieses Crane-Nest-Plugin jetzt auch existiert. Aber wir könnten und sollten sie aus NRW nicht sprechen. Wir könnten aber hingehen und sagen, pass mal auf, meinetwegen lieber Landesverband Berlin oder Hessen oder was weiß ich auch immer. Wir bieten euch das an, euch da zu unterstützen. Ihr müsst nur Leute finden, die PMs sprechen. Was haltet ihr davon? Ja, finde ich gut. Ich habe direkt noch einen Zusatzvorschlag. Ja, mach mal. Und zwar ging es darum, ich bin ja halt, wie gesagt, in der Pirate Times, das ist ein englischer Newsletter, also englischsprachig, und da sind halt immer auch wieder irgendwelche Texte, Artikel, die halt interessant sind für NRW oder für Deutschland, und ich hatte halt dann die Überlegung, warum soll man nicht die ins Deutsche übersetzen und dann eben auch als Podcast aufsetzen, wenn die von Interesse sind. Na klar. Also internationale Podcasts und halt einen Feed international machen, da kann dann natürlich alles reinfallen, also... Also wir würden dann ja schon, wenn ich mir also zum Beispiel das Vergnügen mache, ich weiß, es gibt einen von euch jemanden, der das mich jetzt nicht hauen, dass ich jetzt einen Firmennamen nenne, der iTunes benutzt. Ja. Das stimmt, Andrea, du ja auch. Du hast ja ein iPad, ne? Jo. Ja. Er hat Jehova gesagt. Also, wir könnten ja zum Beispiel hingehen und sagen, wir machen einen Podcast, also wir lassen den erstmal so, wie er jetzt ist. Wir ziehen halt zum Beispiel die Fraktionsreden raus und DPMs, dann hätten wir schon 3. Und dann wäre es natürlich auch ganz schön, da hätten wir ein eigenes Logo und dann könnte man natürlich, dann würde ich sogar vorschlagen, wir machen sogar 4. Wir sollten nicht zu viele machen, aber 4 Stück. Einmal ein Bundespodcast, ein Landespodcast und dann noch PMs und Reden. Und die reden aber dann auch bundesweit aller Fraktionsmitglieder. Wobei wir uns auf um NRW kümmern würden und sagen würden, hey, Landesverbände unterstützt uns und wenn das klappt, gut, dann machen wir das und wenn es nicht klappt, lassen wir es halt. Dann würden wir aber iTunes fluten, dann gibst du bei iTunes Piratenpartei ein, dann hast du bom, bom, bom, bom, 4 Stück direkt stehen und das dauert dann so 2-3 Monate und dann sind auch die anderen Podcasts ganz schnell unter Top, weil es keinen Podcast gibt, bisher zum Beispiel in Deutschland, der bei iTunes so eine Schlagzahl liefert für die Piratenpartei. Ist doch gut. Ich wollte das einmal unterstützen. Ich habe am Wochenende so 2-3 Leute gehabt, mit denen gesprochen. Und bei 2 kam bestimmt auch, mittlerweile ist der Feed ganz schön groß geworden. Und es ist ziemlich, also einer hatte zugegeben, dass er den Feed mittlerweile ignoriert, weil das einfach zu viel geworden ist. Ja. Und ich glaube auch, wenn wir die PMs schon mal rausnehmen und die einfach in extra Feed packen, haben wir eine Menge erreicht. Also, ich glaube, das können wir ganz schnell einfach mal machen. Ich glaube, dass das sogar notwendig ist, weil das wirklich mittlerweile ziemlich viel geworden ist. Ja, sehe ich genauso. Also ich denke mal auch, gerade jetzt bei der Euvicon, da haben wir echt rausgeballert wie noch was. Und wenn jemand da gar nicht für sich interessiert, dann kann er schnell genervt werden. Ja, ich meine, ja, ich sehe das auch so. Also wenn ich natürlich eine Flut von 15 Podcasts kriege und mich interessieren die PMs eigentlich nicht und ignoriere es dann, dann haben wir was falsch gemacht, dann ist das blöd. Ja. Also können wir dann heute Abend quasi eigentlich schon die Entscheidung fällen, egal was mit den restlichen Ideen kommt, wo ich denke, da müssen wir ein bisschen länger mit schwanger gehen, ob wir das wollen, dass wir sagen, PMs trennen wir einfach. Ja. Ja. Völlig d'accord. Vor allen Dingen, weil wir die PMs ja mehr eigentlich des Zweckes der Barrierefreiheit machen. Stimmt wohl, ja. Genau, ja, sehe ich auch gut. Einer hatte vorgeschlagen, verzichtet doch einfach ganz drauf. Dann habe ich Barrierefreiheit in den Raum geworfen und dann sagt er, jo, das stimmt, aber dann nehmt die bitte da raus. Also ich finde zum Beispiel, also meine persönliche Meinung, ich bin so bekloppt, ich gehe hin, ich höre die PMs eigentlich nie, wenn sie frisch drin sind. Ich gehe aber hin, brenne die mir auf CD, um dann im Auto zu hören. Aber dann habe ich halt 10 PMs hintereinander und ich finde, das ist ein total tolles Informationsmittel, um auf Stand zu sein. Aber gut, jeder hält das für sich immer ein bisschen anders. Ich habe da einen kurzen Einwurf. Also ein Teil meines Konzepts für die Webseite war auch die Überlegung, dass man es nicht untereinander anzeigt, sondern eben in so einer Viereraufteilung oder wie auch immer. Das kann ja noch diskutiert werden. Aber es gibt ja bei WordPress auch die Möglichkeit, das anders zu gestalten. Und ich hoffe, ihr hört jetzt nicht die Nähmaschine von meiner Freundin. Das ist ziemlich laut. Nein. Gut, dass man dann eben für jedes Theme, sag ich mal, dann ein Kästchen macht und da immer der neueste angezeigt wird. Und mach einfach mal, es wird schon gut sein. Jo. Ich kann mir das jetzt nicht so gut vorstellen. Aber ja, ich muss das mal entwerfen, dann seht ihr, was ich meine. Ich stell nur erschreckt fest, dass wir hatten mal ein Meeting und das wird bei iTunes gar nicht mehr gelistet irgendwie. Oder suche ich falsch? Ich habe den sogar extra nochmal neu bei iTunes angemeldet, aber... Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, dass unsere Meetings da drin sind. Nein, wir haben ja schon einen zweiten Podcast, der heißt Krähennest Meeting, eben der Sitzungspodcast. Den habe ich damals schon mal erstellt und habe gesagt, wenn wir Sitzungen von AGs, zum Beispiel unsere eigene Sitzung veröffentlichen, dann machen wir das sicherlich nicht in dem Hauptpodcast, wo dann so ein 3-Stunden-Nummer da rumkommt. Ne? Und dafür, also auch mit dem gleichen Gedankengang wie für die PMs, ist das 17 fast genauso lange schon, aber der wird relativ wenig frequentiert, fürchte ich. Vor allem, weil ich gucke gerade bei iTunes, ist er wieder nicht drin, obwohl ich ihn angemeldet habe. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Hier sind wir auf alle Anzeigen. Ja, aber Piratenpartei Kreisborgen ist drin. Das ist wichtig. Ja. Und transparent. Ja, tatsächlich. Ich meine, dann machen wir es ja auch bei den Feedliste. Dann machen wir jedes Mal in unsere Sitzung, packen wir da immer rein. Und ist schon erstaunlich, Piratenpartei Kreisborgen wird an Stelle 10 schon angezeigt bei iTunes. Das ist schon sehr amüsant. Also auf jeden Fall vor 1Live-Comedy, wenn man nach Piratenpartei sucht. Okay, aber damit beschäftige ich mich. Wir können festhalten, ich führe einen PM-Feed ein und benachrichtige über die Mailingliste, damit die Sprecher dann auch Bescheid sind. Und dann wäre dann der Patrick nochmal gefragt. Wenn man sich das nicht mal anguckt, dass es Krähennest Meeting gibt, weiß kein Schwein. Und auch Andrea sagt ja, hat sie gar nicht gesehen. Steht aber auf der Seite. Also irgendwas machen wir da falsch. Ja, gut. Aber die Idee, die der Patrick hat, das war doch gerade von dir, dass wir im Prinzip auf der Startseite das so ein bisschen trennen, so drei Bereiche irgendwie oder so, damit man das einfach sieht. Ja, das genau. Und das könnte man halt eben auch ein bisschen hervorheben. Ich habe allerdings da eine Kritik an dem Logo, allerdings eine konstruktive Kritik. Diese Pfeile verdecken ja das Logo recht stark. Ich würde mir da eventuell ein neues Logo überlegen, mach wenn ihr nichts also, dagegen habt. Damit wir einfach ein Logo haben. Der ist auch dann bestimmt nicht beleidigt. Ich habe dem ja die Sachen, damit er das basteln kann, gegeben. Und dir kam das Logo, ach so. Ja, das ist meins. Und er wollte aber da irgendwas mit rumschieben und so. Und ich habe gesagt, mach mal, ich habe gerade eh nicht so viel Zeit. Dass das dabei rauskommt, habe ich nicht gedacht. Nein, aber ist völlig egal. Ich bastel da einfach irgendwas. Ist ja auch also, mal schön, den Schöpfer unseres Logos dann auch mal, ne, dass man das mal weiß. Ja. Keine Ahnung. Achso, ihr wusstet das gar nicht. Hey, Klaus Hammer hatte wohl gesagt, dass das jemand für ihn gemacht hat, aber ich hatte jetzt nicht den Zusammenhang zwischen Paki und demjenigen, der das Logo gemacht hat. Das ist ja drollig. Sehr lustig, ja. Ha, Leute, hier Aufzeichnung im Krähennest mit League. Jo, Paki, kurz angemerkt, Whisky Hotel hatte mich mal angeschrieben, dass unsere Krähennest-Logo, weil ich das auf meiner Seite auch irgendwie hatte, von der Auflösung her nicht ganz so toll wäre, gerade wenn es verkleinert wird, nur so als Information. Ich weiß. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich dem Klaus eben die SVG-Dateien gegeben habe. Und wenn du die daraus, also als SVG verkleinerst, dann sieht's gut aus, weil es halt eben auf Vektorebenbasis basiert. Aber wenn du das dann in GIF oder ein JPEG oder ein PNG umwandelst und vorher schon, ja, ich sag mal, irgendwie verändert hast, dann brechen die Kanten schlecht ab. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ich krieg das schon hin. Ich bastel das dann so, dass das auch, wenn es skaliert wird, besser aussieht. Perfekt. Dann müsstest du vielleicht aber im Wiki auch nochmal gucken, ob dir das so gefällt. Ich habe da nicht so ein Auge für. Für meinen Bezahlung weg. Weil im Wiki, das ist ja auch ein Ping, ne? Ich mach einen Moment. Wo finde ich denn das? Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Podcast, ne? Ja. Ja, gibt ja keinen Link zu Krähennest, oder? Gibt's dann direkt / Krähennest oder sowas? Nee, Podcast heißt das, glaube ich. Ich bin jetzt hier irgendwie auch gerade aus dem Wiki raus. Ja, doch, das ist doch super. Weil ich meine, ich hätte es auch ein bisschen kleiner gemacht, deswegen frage ich. Nee, ist gut so. Okay. Sehr schön, sehr aufgeräumt die Seite. Dankeschön. Ich bin noch nicht als Mitarbeiter drin in der Liste, aber ansonsten. Kannst du Wiki? Trag dich ein. Ach, ich dachte, du machst das jetzt für mich. Kann ich auch machen. Nein, Quatsch. Jetzt sind alle Nicht-Düsseldorfer verstummt. Ja. Ist euch noch nicht aufgefallen, ne, dass hier immer mehr Düsseldorfer kommen? Aber wenn wir schon wenn wir in unserem eigenen KV schon nichts organisiert bekommen, müssen wir schließlich die anderen trollen. Solange keine Gelsenkirchener kommen. Nein, das war jetzt nicht rassistisch vom BVB-Fan gemeint, aber ich verderb's mit denen ja bekanntermaßen gerade. Ach, macht ihr das mal unter euch aus. Gelsenkirchen ist auch irgendwo da oben rechts, ne? Ja. Genau. Gelsenkirchen ist da, wo die lauten Prügelgeräusche herkommen, von den prolligen Schimanski-Typen. Ich sehe gerade, Nanunana hat kein Wiki-Profil, stimmt das? Ja. Okay, sonst hätte ich die jetzt noch mit eingetragen. Sie arbeitet dran. Radbert, bist du noch da? Ne. Ja? Wieso? Was ist los? Wegen dem Newsletter jetzt. Gibt es da jetzt ein Pad oder irgendwas? Oder gibt es da jetzt. Wie machen wir den jetzt? Ich würde sagen, einfach ein Sammelpad. Bitte? Wie bisher ein Sammelpad, oder? Aber mein letzter Stand war, dass wir irgendwie 4 oder 5 Pads haben. Ja, da haben wir uns ja letztes Mal schon drauf geeinigt, dass wir jetzt nur noch eins nehmen wollen. Auf dein weinendes Flehen. Ja, und wo ist das? Tja, da wo es immer war. Das hatte ich ja beibehalten. Nein, es ist nicht im Wiki. Halt die Fresse oder keine Ahnung was. Das ist, Meintest du jetzt mich? Der Ratten ist so charmant, das ist ja unglaublich. Oh, du sagst mich, soll die Fresse halten. Halt die Fresse, sage ich nur Tobi. Und zu Leuten, die, naja. Da war das aber ein schlechtes Timing. Das ist alles Tobis Schuld. Oh, okay. Ich habe den Link gerade auch. Du musst noch an der Latenz arbeiten, Radbert. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Klingelton für mein Handy. Radbert? Hast du das gebrochen von Radbert? Ja, halt die Fresse. Gib mal nochmal, ich möchte das hören. Du kannst eine entsprechende Funktion auf deinem Handy verwenden, beispielsweise, wenn du die Muting-Taste drückst. Anruf abweisen. Genau, klick, halt die Fresse. Dann muss ich dir gleich noch ein paar dreckige Lacher einspielen. Ja, hast aber du genug, egal. Kann ich mir rausschneiden, brauchst du nicht. Siehst du? Gut. All that aside. Ja, ich habe den Padlink nochmal reingemacht. Das war ja damals, als die Aufspaltung kam, so geplant, dass der Fraktions- und Vorstandsteil in dem Ursprungssammelpad drin bleibt. Bist du, Vako, in dem Bereich, in dem Pad-Namespace von der AGÖA angemeldet? Nein. So. Ja, ist egal. Wir wollen ja sowieso nur das hier nehmen. Also Link habe ich nochmal gerade drunter geschmiert, auch im Protokoll. Wir könnten nochmal auswerten, ob in den letzten 6, 7 Wochen irgendeiner was gebracht hat, was in den Newsletter rein sollte. So, und dann sonst müssen wir mal gucken, sollte noch was dazu und wer schreibt das alles? Ja, und für welchen Zeitraum? Wäre auch interessant. Ja, eine Woche, ne? Immer. Oder sollten wir noch wissen, ob wir den Zeitraum erhöhen auf 2 Wochen? Hatten wir da nicht schon drüber diskutiert? Ich also kann mich an daran keine Ergebnisse erinnern. Da müssen wir mal kurz das letzte Protokoll aufrufen. Eventuell. Also ich meine, wir hätten es diskutiert. Und ich meine, dass ich mich ausgesprochen hatte für 2 Wochen. Aha. Seit wann hast du hier was zu sagen? Entschuldigung. Marco, das heißt, sprich mir nach. Das heißt, halt die Fresse. Halt die Fresse. Im Pad steht das Protokoll noch von letzter Woche da drunter. Und da steht, leider haben sich nicht viele gefunden, die den Newsletter mitgestalten. Stimmt, das hatte ich geschrieben. Der Newsletter bestand zum Teil nur aus Überschriften. Deutlich in der Länge kürzen, aber dafür mehr Inhalt. Ja, das ist immer so eine Sache mit den Inhalten. Hast du den mal jemals gelesen, unseren alten Newsletter, Patrick? Nee, bisher noch nicht. Ich habe den, glaube ich, gar nicht abonniert. Alter Newsletter, den wir vor 6 Wochen erst eingestellt haben und vor 10 Wochen erst gegründet haben. Ja, der alte. Ach, du meinst den alten Ding. Die Sache in Kurzform war, dass er so gedacht war, dass wir ihn vorstrukturieren auf die ganzen Inhalte, die ganzen Basispiraten freiwillig liefern sollen. Ne? Und der hatte irre viele Ressorts und irgendwie, ich hätte gedacht, das wird ein Selbstläufer, wenn jede Menge coole Sachen da drinstehen, dass viele andere Leute mit ihren coolen Sachen da auch einfach reinstellen wollen und dann von selber die Inhalte ranschleppen. Aber da habe ich die Piraten mal so ein bisschen überschätzt. Kann ja jedem passieren. So. Und deswegen bestand der praktisch nur aus vorstrukturierten Überschriften, weil wir da zum Schluss wirklich jede Crew drin hatten. So, ne? Und jeden Stammtisch quasi und natürlich jeden Kreisverband. Wie geil ist das denn? Und ja, pure Vorstrukturierung, 40 Seiten, Inhalt, fast nichts. Ja. Sorry, nein. Kann mal passieren. Ich freue mich über so viel Elan. Ja, der Elan cool. Ist mich schnell erlahmt, nämlich genau in dem Moment, weil ich irgendwie blieb doch immer an mir hängen, auf den Knopf zu drücken und das jetzt zu layouten und in PDF zu drücken. Den Newsletter musst du einfach schon im Vorhinein so redaktionell vorkonzeptionieren, dass du den Leuten nur noch sagst, so du hast da einen Slot und da einen Slot und da einen Slot und dann kannst du da was reintun. Ich würde den thematisch irgendwie, damit wir nicht zu viel Arbeit haben, in allerhöchstens 3 Themen untergliedern. Also immer eine wichtige Sache für jeden Themenbereich anteasern, dass man von da aus dann auf die Webseite kommt und die Übersicht der Podcasts hat, weil der Webseite ist ganz schlecht, weil der ist ja auch für die Offliner konzipiert gewesen, weißt du, so dass man den eventuell ausdrucken und zum Stammtisch mitnehmen kann. Also mit Teasern die 40 ist dann, Seiten. Sondern was? Da bist müssen du das Wahnsinn? Vollständigen Inhalte rein. Ja, die 40 Seiten jetzt nicht, ne? Also ich weiß nicht, ob es wirklich 40 Marco behauptet, dass es 40 Seiten waren. Ich habe sie nicht gezählt. Wer bringt denn Newsletter mit zum Stammtisch und vor allem, wer liest auf Stammtischen? Wenn da was im Fall steht, wird ja auch gelesen. Aber es geht um halt Leute, die ja mit Computern nicht so fit sind. Das war auch eine Idee, weshalb, also ich sag nicht, dass es meine Idee war, aber es war der Grund, wieso unser vormaliger Klaus Hammer die Idee von dem Newsletter grundsätzlich so geil fand, weil das nämlich ein Tool ist, um die Offliner einzubinden. Will sagen, die Piraten über 60 etc. Nur das Ding ist, damit schreckst du den ganzen Rest ab, ne? Weil ein Newsletter, der länger als 2 Seiten ist, den liest ja keiner. Also, ja, 2 Seiten, genau, das habe ich auch gesagt. Newsletter heißt ja auch Newsletter und nicht Artikelletter. Also da sind ja nur die direkten News, was Neues ist, dass man eine Übersicht hat, was so passiert ist. Ja, mir schwebte da schon eigentlich wirklich ein redaktionelles Medium drin vor. Da musst du das auf der Seite machen. Ja, gut. Und was du machen kannst, ist, du machst einen Newsletter, der aufgebaut ist wie eine Webseite. Du haust die Teaser oben untereinander hin und wenn du auf die Teaser draufklickst, kommst du unten drunter in die Artikel rein. Dann haben die Leute, die nur die News lesen wollen, obendran die ganzen kurzen Überschriften mit vielleicht einem kleinen Absatz noch drunter, der beschreibt, was die Überschrift eigentlich sagen will. Ne? Also so ein, wie sagt man, eine Headline und ein Teaser. Und wenn du dann da draufklickst, kommst du im Newsletter dann runter in den Artikel. Das können wir machen. Hört sich gut an, ich weiß bloß nicht, wie ich auf Papier klicken soll. Nein, genau. Das ist ja nicht das Problem. Wenn du das ausdruckst, hast du das alles untereinander weg. Wenn du das in deinem Mail-Browser hast oder was, dann springt er in der Webseite runter. Mail-Browser? Ja, Mail-Client, also wo du den Newsletter halt sonst bekommst. Wir waren das nie als HTML-Mail verschickt. Wir haben das immer als Text-Mail verschickt, wo ein PDF-Attachment dran war. So, und wir haben das layoutet grundlegend, indem wir halt Wiki-Syntax, ne, und eine Wiki-Seite mit Newsletter angelegt haben. Die hat dann automatisch auch quasi einen Inhalt für das Verzeichnis für dieses Wiki-Ding angelegt. Oh, was eine Arbeit. Das war überhaupt keine große Arbeit, musste man nur direkt beim Layout berücksichtigen. Da ist ja auch kein großes Layout im Vergleich zu DTP und so. Ja, okay. Da musstest du nur Überschriften hervorheben, ne? Und dann haben wir das, ich kann dir den Workflow mal kurz eben raussuchen. Den habe ich nämlich verhältnismäßig sauber dokumentiert. Ich kann mir vorstellen, ja. Daraus einfach ein stumpfes PDF erzeugt, ne? Mhm. Und in dem PDF hatte man dadurch dann quasi auch ein aktives Inhaltsverzeichnis. Mhm. Nur Jetzt wird der halt so viel kürzer, dass wir da nur noch redaktionelle Inhalte reinbringen, die wir da reinschreiben wollen. Und wenn wir da Teaser machen wollen, dann muss jemand auch wieder die Teaser erzeugen, also schreiben. Ne? Das erhöht wieder den redaktionellen Aufwand. Und nee, der redaktionelle Aufwand darf nicht erhöht werden, weil sobald ich Aufträge kriege, kann ich mich nicht mehr um den Newsletter so viel kümmern. Nein, pass auf, wir machen eine HTML-Template, ja, wo du nur noch die Überschriften und die Texte reinkopieren musst. Das heißt, du hast dann einen bestimmten Bereich in dem Code drin, wo du das reinkopieren musst, den markiere ich mit so Notierungen. Das sind so kleine Kommentare, wo du dann auch so Pfeile hast, wo du siehst, okay, da kann der Text rein und da musst du dann nur noch Überschrift, Teaser und weiter unten dann den Text reinkopieren. Fertig. Und dann speicherst du das als neue HTML-Seite ab und hast den neuen Newsletter und schick den. Aber als HTML-Mail, ne? Ja, das ist aber erstens weniger Aufwand und zweitens sehen die Leute den direkt, weil PDFs verschicken ist absolut unüblich. Die meisten Mail-Server sind bei Attachment ziemlich restriktiv. Mir wurde in der AG Technik von HTML-Mails drastisch abgeraten von Fulleren. Ja, aber bestell mal irgendwelche Newsletter, die sind alle in HTML. Kein Mensch verschickt PDFs. Tja, das weiß ich wohl. Die Technikaffinen, die finden das nicht richtig und die haben auch recht, aber die sind in der Minderheit und zwar eindeutig. Ja, wir hauen da ja nicht viel rein. Was der meinte ist, bei den HTML-Newslettern, da werden halt meistens noch irgendwelche Code-Schnipsel mitgeschickt, die dein Verhalten analysieren. Das machen viele Marketing-Leute. Aber wir können den HTML-Newsletter auch so gestalten, dass da ja, dass das nicht so ist. Also von daher, es geht ja darum, dass wir den Leuten nichts verkaufen, was irgendwie aussieht, als wäre irgendwie das was anderes drin. Und HTML an sich ist kein Verbrechen. Mein gut, die Leute, die dann HTML abgeschaltet haben, die sehen halt die Links dann nur als Links, die man rauskopieren kann. So wie wir jetzt manchmal Mails, also wie man Mails sieht, die in einem normalen Text Newsletter sind. Ich guck mal rein, warte. Also wir hatten da dieses Sammelpad angelegt, wie gesagt, ne, vorstrukturiert mit Überschriften und so weiter. Und deswegen hat der Tobi auch dieses Feedlister-Applet zusätzlich programmiert, wo man sich halt genau die Podcasts der Woche mit entsprechender Kurzzusammenfassung, die man ja neuerdings als Podcaster eingeben muss, halt direkt in Wiki-Syntax ausgeben lassen kann. Und dann kann man die direkt da reinschmieren und ne, dann hast du quasi direkt das PDF quasi schon fertig anhand der Wiki-Seite. Das war eigentlich, ich fand das nicht besonders aufwendig. War natürlich super liebloses Layout, aber halt zweckdienlich. Dann bin ich eher dafür, dass wir einen Text-Newsletter machen. Wenn der wirklich auch für Offliner sein soll, würde ich einen reinen Text-Newsletter machen, die Links einfach reinschreiben. Wenn jemand im Rechner sitzt, kann der sich die rauskopieren. Aber dann kannst du gar nichts mehr anhand, da kannst du auch keine Überschriften mehr rein kopieren, formatieren irgendwie. Doch, klar kannst du Überschriften, im Petter hast du auch Überschriften mit den Gleichzeichen und so. Ja, und die entsteht ja, wenn man daraus eine Wiki-Seite macht, entsteht daraus eine Wiki-Überschrift. Und das Wiki macht dann daraus automatisch das Inhaltsverzeichnis. So, und wenn ich das einfach ins LibreOffice reinkopiere, dann wertet das LibreOffice diese Überschriftenformatierung aus und weist allem, was da als Wiki-Überschrift ausgezeichnet ist, die Formatvorlage Überschrift in der richtigen Ebene zu. Mhm. Und dann kann ich mir vom LibreOffice automatisch ein aktives Inhaltsverzeichnis für das PDF erzeugen lassen, anhand dieser Überschriftenauswertung. Das war super straightforward. Ich will nicht darauf bestehen, dass wir das weiterhin so machen, aber wenn wir das anders machen, dann müssen wir das super simpel machen. Also dir ist schon klar, dass PDF auch wieder ein kommerzielles Produkt ist, ne? Also das ist eigentlich grob wie gesprungen. Es ist nur die Frage, was uns lieber ist. Weil ich habe überhaupt nichts gegen kommerzielle Produkte. Nein, aber weil HTML halt eben auch so den gleichen Aspekt hat, ne? Aspekt? Das ist das Ding. Ja, das halt eben, das auch es hat halt auch so einen kommerziellen Charakter. Tobi, also um den kommerziellen Charakter geht es überhaupt nicht dabei. Geht halt hauptsächlich darum, dass ja, du auch... Ja, genau. Hallo, du bist da. Moment, entschuldig bitte, ich verziehe mich da mal eben mit dem Bruno. Supi. So, und deswegen, ich habe keine, nur im Ausnahmefall, wenn es unbedingt sein muss, habe ich Zeit, mir eine Stunde Podcast durchzuhören und zu spulen, bis ich an die zwei Sätze Info bekomme, die mich eigentlich interessieren. Ne? Deswegen bin ich im Grunde nicht so der Podcast-Mensch und ja, so ist das halt. Ich hab's verstanden. Also, und wenn jetzt jemand da draus diesen Artikel halt schreiben sollte, um sich diesen Podcast anzuhören, dann müsste man ne, das dann halt tun. Ja. Ich brauche mir den Podcast nicht anhören, ich kenne den. Alles klar.